sind zur Stelle. Bleib hier stehen. Hier soll ich das Fürchten lernen. Nicht, was ich lernen soll, allein zieh ich dann weiter. Ich endlich werd ich dann los. Glaube, Liebste, lernst du heut und hier das Fürchten nicht. An anderem Ort zu anderer Zeit schwerlich erfährst du sie. Siehst du dort den dunklen Höhlenschlund, darin wohnt ein gräulich Massen grimmig ist er und groß. Ein schrecklicher Rachen reißt sich ihm auf mit Haut und Haar. Auf einen Hart verschlingt der Schlimme dich nur. Gut ist's, den Schlund ihm zu schließen. Drum biet ich mich nicht im Gebiss. Giftig gießt sich ein Geifer ihm aus. Den mit des Speichels Schweiß er bespeit, den schwinde wohl Fleisch und Gebein. Dass des Geifers Gift mich nicht zehre, weich ich zur Seite im Wurm. Ein Schlangenschweif schlägt sich ihm auf, den er damit umschlingt. Und fest umschließt, dem brechen die Glieder wie Glas. Vor des Speichels fang mich zu fahren. Halt ich den Argen im Auge. Doch heiße mich das, hat der Wurm ein Herz, ein grimmiges, hartes Herz. Das sitzt ihm doch, wo's jedem schlägt, trag es Mann oder Tier. Gewiss, Knabe, dafür schaut ihn vor. Jetzt kommt dir das Fürste wohl an. Stoß ich dem Stolz an ins Herz. Fürchten heißen. In Alter ist euch alles, was deine nächstliche Lehre kann, Tal eines Wegs dann weiter. Das Fürchten lern ich hier nicht. Wart es nur ab, was ich dir sage, dünke nicht tauber Schall. Ihn selber musst du hören und sehen, die Sinne vergehen dir dann schon. Wenn dein Blick verschwimmt, der Boden dir schwankt, im Busen man dein Herz erbebt. Dann dankst du mir, der dich führte, gedenkst, wie Mime dich liebt. Du sollst mich nicht lieben, sag ich dir nicht. Fort aus dem Auge mir, lass mich allein, sonst weine ich sehr länger nicht aus. Denkst du von Liebe gar an? Das eklige Nicken und Augen zwicken. Wann endlich soll ich dich mehr sehen? Wann er dich den albernen Hus? Ich lass dich schon. Am Quell dort lagr ich mich. Steh du nur hier. Steig dann die Sonne zur Höhe. Merk auf den Wurm. Aus der Höhle fällst er sich her. Hier vorbei biegt er dann. Sich zu tränken. Mime, falls du am Quell, dahin lass ich den Borbol gehen. Notung stoß ich ihm erst in die Nieren, wenn er nicht selbst. Dort mit Deck ist offen. Darum hör meinen Rat. Raste dich dort am Quell, kehr dich weg, soweit du kannst, und komm nie mehr zu mir. Nach reißlichem Streit dich erfrischen wirst du mir wohl nicht wehren. Rufe mich auch, darbst du des Rates, oder wenn dir das Fürchten gefällt,